Ja, herzlich willkommen zu Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeet. Heute ist Donnerstag, der 4. November 2021. Wir sitzen im Volodrom. Draußen ist wirklich Shitwetter. Das kann man wohl sagen. Oh. Und ja. Wir hatten jetzt eine ganze Zeit lang nicht gepodcast, aber wir haben jetzt ganz viel im Petto. Ja, vor allen Dingen, wir haben auch viel gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass wir jetzt nichts gemacht hätten, sondern wir waren ja vor allen Dingen auf dem Barkonvent. Genau. Der Barkonvent. Der, ich, genau, ich werde es eben noch lernen. Nochmal deutlich sagen, auf dem Barkonvent. Europas größte Cocktail- und Spirituosenmesse findet in Berlin statt. Ja, also, wo sonst? Wo sonst, genau. Noch vor zwei Jahren noch quasi direkt von unserer Haustür. Genau, in Kreuzberg, in der Station. Aber jetzt sind sie umgezogen. Ja. Jetzt sind sie in der Messe Berlin. Mhm. Und zwar in der alten Messe Berlin. Ja. Also nicht in diesem neuen Kubus oder in diesen Hallen, die so zwischenzeitlich gebaut sind, sondern in der ganz alten Messehalle und in dem Palais am Funkturm. Genau. Eine Schönheit aus den 50er Jahren. Also viele kennen es bestimmt durch eine sehr bekannte Netflix-Serie. Genau, The Queen's Gambit. Da gibt es ja diese berühmte Szene da auf dem American Finals. Genau. Also Schachfinale in den USA. Und das spielt da in einem Hotel in Florida. Und dieses Hotel in Florida ist das Palais am Funkturm. Genau. Den Funkturm sieht man da nicht. Nee, ist gut aufgemalt und auch die Fotos, die wir auf unserem Instagram-Account gepostet haben, da gab es auch mal den Kommentar dazu, dass es ja quasi eine gute Location wäre für ein Schachfinale. Genau. Und sie haben, glaube ich, auch, also ein Teil des Mobiliars, was da ist, ist, glaube ich, aus der Filmkulisse. Das kann gut sein. Das haben sie da stehen lassen. Da sind 50er-Jahre-Möbel. Original, wohl 50er. Original. Ja. Und ich weiß nicht, ob das wirklich da geblieben ist, sondern das könnte erst für die Filmkulisse wieder reingetragen worden. Das kann sein, ja. Aber die haben auch viel genutzt, die Möbel, also verstanden wirklich sehr, sehr schöne Möbel darum. Ja, das ist einfach schön, weil inzwischen die 50er Jahre ja doch auch so einen gewissen, antiken Wert haben. Ja. Also da möchte man schon gern sein. Ja, das stimmt. Und natürlich möchte man auch gerne auf diesem Event sein und ich fand es auch total klasse, dass sie genau diese Hallen oder diese Örtlichkeiten ausgewählt haben. Das war halt sehr gemütlich da und das sind sehr helle Hallen. Das ist schön. Das hat wirklich, das ist offen und so. Und noch ein Punkt, der dir vielleicht nicht aufgefallen ist. Wir hatten ja schon, also es war ja nicht mehr Hochsommer. Ja. Und es war meiner Ansicht nach geheizt. Das kann sein, ja. Denn mir war nicht kalt im Gebäude, im Gegenteil. Das stimmt, ja. Und wir hatten in der Station das Problem, dass es doch selbst in den Jahren, wo draußen schöner Sonnenschein war, immer ziemlich kalt war. Das stimmt. Gerade in dem Eingang- und Ausgangsbereich war es furchtbar. Mhm. Und auf dieser leichten Erhöhung in dem vorderen Bereich war es auch immer sehr, sehr kalt. Ja. Ja. Das stimmt. Mhm. Da fehlt ihm die Heizung. Das macht sich eben doch bemerkbar. Und so wird es gleich gemütlicher. Mhm. Und ich meine, es ging ja nicht nur uns so. Es haben ja viele da in dem Palais-Bereich dann auch gesessen und sich ausgeruht oder auch Gespräche geführt. Und das ist ja unheimlich wichtig. Es war ja sogar ein Coworking-Space eigentlich, wo man auch arbeiten konnte. Das ist untypisch für eine Messe, aber auf einer Messe willst du dich ja schon auch zusammensetzen, du willst ja Geschäfte machen und so. Ja. Und das immer nur im Stehen an so einem Messestand, das ist auf die Dauer nicht schön. Nee, auch zu anstrengend auf jeden Fall. Das ist zu anstrengend und da konnte man wirklich entspannen und im Großen und Ganzen war ja dieser Palais-Bereich zum Chillen da. Da waren ja unten waren zwar noch ein paar Stände, aber das war ja jetzt nicht der große Messebetrieb. Am ersten Stock gab es ja die Bar und die Lounge. Genau. Und dazwischen eben den Bereich, wo man sich so aufhalten konnte. Ja, und das war eigentlich sehr schön. Ja, absolut. Draußen natürlich, unten im unteren Bereich waren nicht nur die Stände, sondern auch ein Vortragssaal und natürlich genau, der Ausgang nach draußen. Ja. Ja, unten war der Tasting-Vortragssaal und der Ausgang nach draußen, genau. Und da das Wetter schön war, war man ja auch immer gerne draußen. Draußen waren auch die Essensstände, was auch geschickt ist, ja, weil damit eben auch nicht alles nach Essen riecht. Genau. Das will man ja eigentlich nicht, wenn man da irgendein Tasting hat oder so und dann riecht es nach Essen. Das macht ja dann keinen Spaß. Das haben sie auch wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Also ein wirklich großes Lob für die Veranstalter. Das war schon klasse. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Ja. Ich muss wirklich sagen, das war viel, ich hätte mal gesagt, chilliger als in der Vergangenheit. Ja. Das war wirklich angenehm und es war auch nicht so dicht gedrängt. Man hatte viel Platz. Es war im Grunde auch demokratischer, weil es ja nicht so Riesenstände gab. Ja. Gut, also, viele große Brands waren auch nicht da, muss man ja, auch ja, sagen. Ja, naja, die wollen halt so einen Riesenstand haben ja, und dann kommen sie nicht für so einen kleinen Stand. Aber naja, erstmal das und zum Zweiten teilweise noch in den Firmen hier noch Reiseverbot und Co. kommt ja auch mit dazu noch, dass die vielleicht auch da nicht da sein durften mit den passenden oder großen Ständen und dem Personal, was du auch dafür brauchst. Mhm. Naja, und manche wollen auch erstmal gucken, wie ist das denn jetzt nach Corona? Nach Corona kann man eigentlich nicht sagen, nee, weil eben in dieser also neuen Phase von Corona und wie ist es überhaupt mit der neuen Location und so. Und da denke ich, haben viele Leute gesagt, komm, dieses Jahr mal nicht. Kann ich auch nachvollziehen. Ja, natürlich. Für viele ist es vielleicht auch ein Beta-Run gewesen, um zu sehen, okay, wie ist denn so die, wie kommt es an, wie ist es reguliert, wie ist auch das Feedback von der Messe? Aber ich muss, weil ich war ja auch sehr skeptisch. Ich habe ja der Station auch ein bisschen hinterher getrauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste ja auch nicht, wie es dann in der, also quasi in der Messe wird. Aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht gewesen. Und ich fand das Konzept, wie es war, wirklich super. Ja, ich fand es auch gut. Also mir hat es deutlich mehr gefallen noch als in den vergangenen Jahren. Ja, doch letzten Endes muss ich sagen, war das wirklich besser. Ja, muss man wirklich sagen. Ja, was haben wir nun alles erlebt? Oh, so vieles. Season mal ein paar Highlights raussuchen, über die wir dann noch vertieft in den kommenden Folgen sprechen werden. Also wir werden das Ganze etwas aufteilen, die Folgen, weil wir einfach wieder zu viele Themen haben, obwohl wir auch dieses Jahr wieder Themenschwerpunkte gesetzt haben. Wir haben uns, glaube ich, dieses Jahr sogar am besten vorbereitet von all den Jahren, ja, um halt zu wissen, dass wir einen Fokus haben, was wir uns angucken wollen, wo wir sein wollen. Genau. Aber wie das halt so ist, das ist, wäre nicht eine Messe, wenn du irgendwo kleben bleibst, Leute kennenlernst, gute Gespräche hast, dann doch nochmal was anderes entdeckst, auch zum Glück was anderes entdeckst und vielleicht auch noch Dinge tust, die du vielleicht vorher nicht geplant hattest. Ja. Und das fand ich ja auch, dass man die Möglichkeit hatte, dann auch wirklich sehr gut. Naja, so eine Sache, die haben wir jetzt nicht als Fokus, also überhaupt nicht als Fokus gehabt. Da können wir auch hier praktisch nur am Rande drüber sprechen. Was für mich aber sehr interessant war, und da wollten wir eigentlich erst gar nicht hin, der Sake-Vortrag. Ja. Da kommt dann von uns später nochmal eine Folge, weil wir uns mit dem Sake-Experten dann nochmal extra treffen wollen. Ja. Der sitzt nämlich in Berlin. Aber das war für mich wirklich eine völlige Neuentdeckung. Ja. Ich wusste praktisch nichts über Sake und was sich da erschlossen hat, war schon wirklich auch großartig. Also bin auch froh, dass du mich überredet hast, mehr oder minder, dass wir dann doch bleiben, weil eigentlich hatten wir was anderes noch vor und Maha war der Meinung, komm, lass uns noch ein bisschen das machen und ich dachte, naja gut, ich habe mit Sake eigentlich gar nichts zu tun und kenne das halt nur irgendwie als warmes Getränk bei so mittelklassigen japanischen Restaurants und hatte da so nicht so einen richtigen Zugang dafür, aber ja, deshalb fand ich es ja gerade mal interessant, mal was zu machen, wo man gar keinen Zugang hat und ihn dann vielleicht nochmal gewinnen kann. Und das stimmt, also das war sehr interessant. Also über Sake gibt es dann auch nochmal eine Folge, die kommt aber erst ganz bloß, weil wir da, also oder sagen wir zu einem späteren Zeitpunkt, weil wir da erstmal das Interview noch machen müssen, aber wir haben schon viele Interviews gemacht und die werden noch kommen. Also unser Themenschwerpunkt waren Filler und alkoholfreier, sagen wir mal. Ja. Und da werden wir auf jeden Fall eine Folge über die Filler machen, weil wir doch eine ganze Menge da gesammelt haben und herausgefunden haben. Und dann haben wir noch eine Folge über alkoholfreien Gin. Ja. Den müssen wir aber nach den Finnern machen, weil es dann ja aufgrund der Dramaturgie dann noch was ergeben. Und das kommt dann noch. Ja, vielleicht mal als Gefühl. Wir haben insgesamt da vor Ort 13 Interviews geführt in den 3 Tagen. Ja. Also wir haben da auch richtig Gas gegeben und die Leute auch direkt dann Anführungszeichen verhaftet, aber ich bin mit denen abgesprochen, dass wir halt dann auch die Termine machen können. Das heißt, wir haben auch wieder unser mobiles Podcast-Equipment dabei gehabt und haben die Aufnahmen in unterschiedlichen Lokationen gemacht, am Stand direkt, draußen, also auch weil ja tolles Wetter war, direkt am Brunnen, also auch wohlgemerkt da mit viel Hintergrundgeräuschen, vielen Windgeräuschen und natürlich auch ganz, ganz viel in diesem oberen Coworking-Lounge-Bereich, der sich natürlich dafür ideal angeboten hatte und hatten da fast schon unser patentiertes Setup dabei, wo wir wirklich in diesen Umgebungen, ihr werdet es sicherlich dann später hören, eine sehr gute Audioqualität erreichen konnte, die wirklich, man bedenkt, wir sind auf einer Messe, es sind 9000 Leute um uns herum. Ich glaube, da das zu steigern mit, sag ich mal, mit konventionellen Mitteln ist dann noch echt eine Herausforderung. Und alle waren auch begeistert. Wir hatten ja auch viele Leute, die das erste Mal ein Interview geführt haben. Und man kennt ja die Problematik, dass dann teilweise Leute nicht im Mikrofon sprechen können oder das Mikrofon weit weghalten und Co. Und so mit unserem Headset beziehungsweise mit unserem Bügelmikrofon über dem Ohr war das für die Leute wirklich sehr, sehr angenehm und sehr natürlich quasi mit uns zu sprechen. Ich kann mich an ein Zitat erinnern, bei den Heimatdestillers da von Franzi, die sagt, das hat sie sich nicht vorgestellt, dass wir erstmal das so gut machen. Gut, wir machen das natürlich schon ein bisschen länger. Und zum B, sie gar nicht das Gefühl hatte, dass es jetzt so eine Interviewsituation ist, sondern es ist halt ein normales Gespräch hat stattgefunden und was wir halt quasi in Anführungszeichen nebenbei aufgenommen haben. Und so soll es ja auch sein, so soll's sein, dass die Leute halt sich relativ entspannen können und nicht dann, oh mein Gott, das ist jetzt hier Audio, muss ich jetzt was wegschneiden und meine S und Üs und so, sondern wirklich ganz normal sich mit uns unterhalten können und gerade mit diesem Setup, weil das halt so einfach ist und die Leute nicht wirklich auch nicht belastet, man dann wirklich sehr, sehr gute Interviewergebnisse bekommt. Ja, ja. Genau, das sehe ich also auch so. Ja, und ich würde starten, also gleich als nächste Folge mit der Folge über Rum und Armagnac, weil das ein bisschen anschließt an unsere letzte. Ja. Also vor 2 Jahren sozusagen haben wir ja auch, da war ja der Schwerpunkt Rum. Ja. Und da haben wir Ian Burrell kennengelernt und also den Global Rum Ambassador. Ja. Und bei dem haben wir gleich sozusagen den Auftaktvortrag gehört und ihn auch gleich interviewt. Genau. Und dann haben wir uns auch noch den St. James vorgenommen. Mhm. Also wir haben hier zweimal nochmal Agricole Rum, also einmal aus Madeira, das ist sicherlich nicht jedem bekannt, dann St. James aus Martinique und dazu passt eigentlich auch der Armagnac-Vortrag, wo wir auch ein Interview geführt haben. Mhm. Und denke, das ist wirklich ein guter Einstieg in den Barkonvent. Ja, und dann würde ich sagen, als nächste Folge dann finde alkoholfrei und dann alkoholfreien Gin zusammen vielleicht mit Hard Seltzer. Das auch nochmal an eine unserer Folgen hier erinnert. Mhm. Ja, und dann hätten wir 3 Folgen durch. Ja, zur Rumfolge kann man vielleicht noch was hinzufügen und zwar das Thema, wir waren noch in einem Vortrag Spice Drums. Ja. Da haben wir zwar kein Interview gemacht, aber darüber können wir noch berichten. Mhm. Waren auch einige Überraschungen dabei. Ja, würde ich auch sagen. Also auch geschmacklich, muss ich sagen. Man darf die Kategorie Spice Drum, glaube ich, nicht unterschätzen. Es geht ja bei Rumtrinkern, ist es ja so ein bisschen auch das Naserümpfen, naja, Spice Drum und so, naja, ist auch Rum zweiter Klasse und Co. Ach ja. Aber es gibt da, also erstmal ist der Markt sehr groß dafür. Zum Zweiten ist gerade, was in dem Markt passiert, ist extrem spannend. Und das haben wir anhand eines Tastings, glaube ich, ganz gut nochmal selbst erleben können, was es da für Bandbreiten gibt. Ja, ja. Hatten wir nicht auch noch was zum Probieren? wir haben auch noch was zum Probieren. Hier stehen unsere ganzen Samples, habe ich ja mitgebracht. Die stehen hier im Studio, im untersten Regal. Mhm. Und das, was wir mitbekommen haben zum Probieren, steht auch alles hier. Ja. Das heißt, wir werden dann auch tun. Sicherlich bei der einen oder anderen Folge zum Thema vielleicht nochmal in Anführungszeichen nachprobieren, wenn wir noch ein paar Samples da haben und um uns quasi auch nochmal den Geschmack nochmal hervorzurufen. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage wieder her. Aber da haben wir auf jeden Fall ein paar Samples noch da. Da war ja auch dieses tolle Italienische dabei. Wir hatten doch noch ganz zum Schluss dann, also normalerweise haben die Leute, ja, diesmal hatten sie nicht so viele Probierflaschen oder so. Und wir fanden dann ein Getränk so gut bei einem Italiener, den wir erst nur über Filler interviewt hatten und das war gar nicht sein Gebiet. Ja. Er sagte, ja, eigentlich mache ich ja doch richtigen Alkohol. Und da war dann was wir dann sogar da mitgenommen haben. Genau, was er uns geschenkt hatte. Ja. Das wird dann auch noch kommen. Ja, ist auch, ja, auch sehr interessant, weil das Getränk kennt man nur eigentlich, also ausschließlich nur aus dem Bereich des Tees. Und ich habe es vorher nie pur probiert, außer vorher bei dem Filler, bei den Fruchtleuten. Genau. Was schon Hammer war. Eine Zitrusfrucht. Eine Zitrusfrucht, genau. Eigentlich eine Zitrusfrucht. Den kannten wir aber auch schon. Ja. Ich erinnere dich, wir hatten schon mal einen Vortrag gehört, ich glaube, das war vor 2 Jahren bei Italienern, die wir dann noch hinter interviewt haben. Ja. Das waren die, die irgendwie eigentlich nur Italienisch konnten. Ja, genau. Ich weiß, und dann aber einen Vortrag auf Englisch gemacht haben. Das war sehr witzig. Ja. Also sie haben es eigentlich auch gut hinbekommen. Und die hatten auch schon Bergamott. Mhm. Und wie gesagt, es ist halt eine Zitrusfrucht, was man so ein bisschen verkennt. Und so eine Art Bitterorange. Mhm. Und man kann da wirklich auch schöne Spirituosen draus machen. Ja. Die natürlich dann auch nach Orange schmecken, nach bitterer Orange eben. Ne? Und nicht nach Parfüm. Weil du gerade sagtest, Vorträge, die waren dieses Jahr etwas reduziert. Ja, die waren reduziert. Also zum Beispiel der Wine and Spirits Education Trust war nicht da. Die hatten ja in der Vergangenheit immer eine eigene Bühne bespielt. Ja, schon fast. Genau, also auch mit sehr guten Vorträgen. Ja, ja. Also wirklich auf hohem Niveau, wo man richtig was lernen konnte. Mhm. Und das fehlte jetzt hier. Also gut, es gab immer noch genug Vorträge und genug Tastings. Wir haben ja da wirklich auch einiges erlebt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Zukunft dann vielleicht da auch wieder 2 Parallelbühnen gibt. Ja, wir fanden es ja gut, dass es diesmal etwas reduziert war. Das hat uns in unserer Tagesplanung, Gestaltung etwas entzerrt, weil wir dann nicht so viele Vorträge hatten, die erstmal A, parallel waren und zum Zweiten, wo wir halt andauernd hinhechten mussten, weil Regel Nummer 1 bei den Tastings, sei früh da. Ja, man muss da wirklich früh da sein. Denn man will da nicht in der letzten Reihe sitzen, wo man dann vielleicht kein Tasting-Material mehr bekommt, beziehungsweise wo man da nichts mitbekommt, weil das muss ich auch sagen. Also der Tastingraum war nun etwas dunkel insgesamt und relativ lang gezogen. Und sehr klein und dafür zu lang gezogen. Naja, was heißt klein? Sie haben eben auch darauf geachtet, dass Abstände natürlich groß sind. Das waren halt immer 2 Sitzplätze an einem Tisch und dann war wieder ein Gang. Ja. Und dadurch war jetzt der Raum eben nicht so dicht kompakt gefüllt wie in der Vergangenheit. Und da musste man halt dann mehr Abstände haben und war halt dann alles ein bisschen auseinandergezogen. Und wie gesagt, wenn man weit hinten ist, kriegt man dann nicht mehr so viel mit. Das stimmt, ja. Obwohl halt natürlich eine Mikrofonanlage da ist. Manche haben auch ohne Mikrofon gesprochen, weil sie eine sehr starke, kräftige Stimme haben, was auch sehr gut ist. Aber ich glaube, wärst du ganz hinten gesessen, hätte man auch Schwierigkeiten gehabt, da irgendwie aktiv zuzuhören. Ja. Was mir auch bei den Vorträgen dieses Jahr aufgefallen ist, eine Sache, die positiv war, ich glaube, diesmal war die Getränkeverteilung schon im Vorfeld. Das heißt, die mussten nicht andauernd im Talk reinkommen und neue Getränke bringen, sondern das meiste haben sie schon vorher gemacht. Das wurde ein bisschen professioneller, allerdings. Genau. Bis auf die Sake-Leute gab es keine Nummern. Genau, das war ziemlich schwierig teilweise, weil muss man sich vorstellen, er bringt dir halt die Getränke in der Reihenfolge Und je nachdem, wie du sitzt oder wie ihr es macht, ist halt mal das linke, also das erste Getränk mal links und sonst das erste Getränk rechts. Und wenn du halt quasi gewohnt bist von, also wie ich probiere mal von links nach rechts zu probieren und dann stell dir die Dinger dann so hin, obwohl du es dir schon anders hingestellt hast, dann bist du dann doch ein bisschen verwirrt und sagst, okay, welcher war jetzt was? Ja, und der eine hat dann plötzlich angefangen umzustellen. Genau, genau. Und das für sich sozusagen aus seiner Sicht richtig zu ordnen von links nach rechts, aber das ist ja dann für denjenigen, der da sitzt, nicht so gut, weil er dann durcheinander kommt. Genau. Und dann war auch einmal tatsächlich Verwirrung, wo wir die Situation gerettet zum hatten, Glück, weil wir nämlich gut aufgepasst hatten und dann sagen konnten, Moment, geht aber andersrum. Genau. Also das war wirklich dann ganz gut. Ja, das ist, dazu braucht man eben, was die Japaner eben hatten und auch in den vergangenen Jahren schon da war, einen Zettel mit, wo einfach Nummern drauf sind. Also meistens so Kreise mit Nummern und dann stellt man die Gläser auf diese Nummern und dann weiß man genau, oh, die Gläser haben ja meistens einen durchsichtigen Boden, weiß man genau, aha, hier sind wir jetzt bei 1, 2, 3 und so weiter. Ne? Ist vielleicht auch wichtig, wenn da mal jemand zu spät kommt, das war ja eigentlich auch immer so, dass Leute auch noch zu spät kommen und dann ganz hinten saßen und dann wussten sie schon gar nicht mehr, bei welchem Getränk man eigentlich ist. Genau, genau. Das ist ja auch nicht schön. Das stimmt, also das fand ich, wie gesagt, kleine Kritik. Das war die Jahre besser und gut, es ist zwar Papier, ja, aber es hilft ungemein. Man kann ja auch das Ding irgendwie laminieren. Das kann man auch immer wieder nutzen. Man kann das zum Beispiel laminieren. Genau. Und einfach auf alle Tische legen und dann bleibt das da. Genau. Das ist doch das, jedes Mal gibt es doch wieder neue Gläser und dann stellt man die wieder auf diese Kreise. Genau. Es war auch in der Vergangenheit so, dass solche Blätter auslagen, nicht laminiert, aber eben einfach diese Blätter. Aber es war, glaube ich, beim Wine and Spirits Education Trust, die sind dann einfach professioneller. Die hatten das schon von vornherein und dann hatte man da diese Blätter. Also es ist wirklich wichtig. Also es wäre dann hier nochmal für die Veranstalter auch ein Hinweis, das doch zu machen. Mhm. Zum Glück haben wir auch dann immer auch mal die Reihenfolgen fotografiert. Mhm. Auch für uns nochmal, dass wir auch später nochmal das Ganze nachvollziehen können. Aber mit Nummern drauf, gerade beim Sake-Vortrag war es natürlich viel, viel einfacher. Da machst du ein Foto von oben, du siehst die Flüssigkeiten in den transparenten Glas, du siehst die Unterschiede und du siehst auch automatisch unten drunter die Nummern. Das heißt, um das Ganze nochmal dir im Kopf irgendwie nochmal zusammen zu rekonstruieren, ist es absolut hilfreich. Das ist, ist schon ein Thema. Mhm. Ja. Also ich muss auch sagen, in allen Vorträgen, die wir besucht haben, waren alle Speaker gut. Wir hatten ja vor 2 Jahren auch mal ein paar Vorträge, gerade schon sagtest, von den Italienern, die eigentlich kein Englisch sprechen konnten, die bestimmt Know-how gut war. Aber gut war, also da würde ich jetzt nicht, also dafür, dass sie kein Englisch konnten, haben sie es ziemlich gut und kurzweilig gemacht. Ja, aber man merkt so, die professionelle Dichte war dieses Jahr doch auch wieder sehr hoch. Ich glaube auch dadurch, dass es halt nur in Anführungszeichen so wenig Vorträge gab, waren wirklich auch die Speaker alle toll. Also, ja, muss man wirklich sagen. Das. Ja, gut, der mit den französischen Bars, der war letztlich nicht so mit den Pariser Bars. Ja. Da war auch die eine Sprecherin jetzt nicht wirklich Profi. Ja. Aber der war ein bisschen schwach. Ja. Wo ich die Cocktails gut fand. Ja, das stimmt. Die Cocktails waren sehr gut, aber das stimmt. Die eine Speakerin war sehr gut. Die haben zu zweites gemacht auf der Bühne. Und die andere war, glaube ich, ein bisschen dazu gezwungen, da mit auf die Bühne zu gehen. Mhm. Das hat man gemerkt. Sie hat sich nicht so wohl gefühlt. Ja. Und konnte auch nicht so wirklich gut, sage ich mal, in ein Publikum reinreden. Das war schon ein bisschen schade, aber es war ein allgemein interessanter Vortrag. War auch interessant, ja. Mhm. Es war vielleicht jetzt nicht der interessanteste, weil es jetzt auch nicht so wirklich so ein Tasting im eigentlichen Sinne war. Die haben dann zwar Cocktails gemacht, die vielleicht auch interessant waren, aber es war jetzt nicht so ein systematisches Tasting. Mhm. Was ich auch noch eine Kleinigkeit finde, weil ich gerade so ein bisschen durch die Bilder scrolle, die Toilettensituation war dieses Jahr auch, bedeutend besser, meine Güte. Also keine Schlangen. Und das war ja in der Station, waren ja an den Toiletten immer Schlangen und dann waren die schmutzig. Ja. Dann haben sie zwar immer wieder zwischendurch geputzt, aber irgendwie reichte das nicht. Und in der Messe waren die Toiletten immer sauber und eben auch so zahlreich, dass es keine Schlangen gab. Genau. Und auch alle Hygienemaßstäbe erfüllt und Desinfektionsspray und alles da vorrätig. Alles war wirklich ganz toll. Das muss ich wirklich sagen, das war eine wirklich eine positive Geschichte. falscher Knopf. Genau. Wir haben ein neues Gerät. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, haben wir sein Gerät mit Applausknopf und den habe ich gerade versehentlich gedrückt. Genau, wir haben auch, also nicht nur unser Field Equipment haben wir wieder dabei gehabt, sondern wir haben auch im Studio jetzt ein neues Podcast Recording Device, was wir quasi auch heute als Premiere nutzen in dieser Folge und darum ist die gibt es noch, kann es noch sein, dass es ein paar natürliche Bedienfehler gibt, aber wir haben jetzt Mute-Knöpfe und eigentlich wollte Macher was Gutes tun und zwar den Mute-Knopf drücken. Und hat dann den Applaus-Knopf. Genau, zum Entmuten den Applaus-Knopf gedrückt, genau. Die sind direkt nebeneinander, das ist schlecht, aber gut. Vielleicht kann man diese Action-Knöpfe einfach mal leer machen. Die Action-Knöpfe müssen wir mal umstellen, genau. Das mit dem Applaus brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, zur Kritik vielleicht, der Vorverkauf war ein bisschen chaotisch. Oh ja. Erstmal, also Hackbeat hatte schon eine Karte und dann gab es keinen Verkauf, dann war das irgendwie nicht mehr möglich, da hatte ich die Befürchtung, es sei ausverkauft, obwohl, ne, also Anfang August war das doch unwahrscheinlich. Dann konnte man die Karten nicht am Stück kaufen, sondern noch einzeln. Haben uns dann aber beholfen mit dem Ticket für den Kollegen. Ja. Dadurch wurde das Ganze dann wieder etwas günstiger. Und dann hinterher beim Einlass, man musste beim Rein- und Rausgehen durch den Scanner. Genau. Und der Scanner brauchte immer viel Zeit. Ja. Ja, also das ist eigentlich problematisch. Und wenn jemand nicht aufgepasst hat und rausgelaufen ist, ohne zu scannen, dann kommt er nicht wieder rein. Ja. Also das muss man anders gestalten, glaube ich. Vor allen Dingen, dass man warten muss, bis gescannt ist. Und der größte Hammer für mich war, am zweiten Tag waren meine Tickets aus dem Wallet gelöscht. Mhm. Und zwar, weil man auf den Tickets angegeben hatte, als Verfalldatum den ersten Veranstaltungstag. Ja. Das sollte man auch nicht machen. Wenn das zweite Ticket für den zweiten Tag ist und das dritte für den dritten Tag, können die nicht am ersten Tag verfallen sein. Ja. Ja, das also war ein bisschen abenteuerlich mit dem Vorverkauf. Es war nicht wirklich die waren nicht verfallen, die galten noch, aber bei den Wallet-Einstellungen für die Tickets war gesagt worden, gilt an dem und dem Tag. Genau. Und dann nicht mehr. Das heißt, die waren dann noch da, man musste die dann aus dem Wallet-Archiv wieder rausholen und dann ging's. Ja. Aber das muss man natürlich erstmal wissen. Ja, und vor allem das Problem ist halt bei dem einen Auslass, der Scanner hat so eine gefühlte Denkminute gebraucht, keine Minute, aber so 5 Sekunden. Und man muss sich natürlich vorstellen, zu den großen Stoßzeiten morgens stehen natürlich dann doch viele Leute an. Man möchte ja dann auch Schlangen und Co. vermeiden. Ja. Muss halt natürlich gemacht werden, weil Limitierung auf 9000 Menschen war. Genau. Das klar müssen sie auch nachvollziehen. Das kann ich ja verstehen, nur es gibt inzwischen Scanner. Ja, da geht's sofort. Genau, instantan. Ist ja jetzt dann nicht so schwierig, so einen QR-Code zu scannen. Genau. Aber der musste erstmal warten, der musste erstmal nachdenken, der Scanner. Genau. Und das fand ich schwierig. Ja, das stimmt. Ich finde aber auch positiv, muss man auch sagen, dass man, das Thema war ja 2G, 3G, es war eine 3G-Veranstaltung und die quasi Dauergeimpften, zu denen wir ja zum Glück gehören, konnten halt ihre Impfnachweise im Vorfeld schon hochladen. Das heißt, man hatte diesen Hassle mit beim Eingang nochmal Zertifikat kontrollieren, hatte man zum Glück nicht. Das fand ich auch sehr positiv. Also da war es auch wieder schon. Das hatten sie ja ausgelagert. Genau, hatten also sie ausgelagert. Mussten ja praktisch im Vorraum dann nochmal ihre Zertifikate zeigen und wurden dann freigeschaltet. Genau. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Da waren jetzt auch keine Riesenschlangen, aber das war, also der Umgang mit der Pandemie war eigentlich vom Ansatz her gut, dass natürlich dann Leute, gerade wenn sie schon mal ein bisschen Alkohol getrunken haben, ein bisschen nachlässig sind mit der Maske, okay. Da fand ich es wieder nicht so gut, dass sie dann Durchsagen gemacht haben. Genau. Und sollen eine Maske tragen. Ich meine, Durchsagen gut und schön, aber es sind ja Bühnenveranstaltungen und Tastings und so, wenn dann einfach mitten im Tasting da erstmal ein Lautsprecher-Gong kommt und dann so eine Durchsage, das ist doch nicht schön. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen für die, die dann ein bisschen nervöser sind beim Vortragen, wie wir ja in der einen Gruppe hier hatten, und dann erstmal alles unterbrochen ist durch die Durchsage. Und das Schlimme war ja, es kam ja dann anschließend gleich nochmal eine Durchsage. Ja. Da hat jemand den Knopf wohl zweimal gedrückt. Und das war natürlich ein bisschen unbefriedigend, dass man halt dann in diesen Vorträgen dann einfach wirklich dann aus dem Vortrag gerissen wurde. Mhm. Also nicht nur als Vortragender, sondern auch als Zuhörer. Ja, ja. Da so ein bisschen, das war nervig. Ja. Ja. Gut, das sind aber jetzt alles Kleinigkeiten. Genau. Zu den großen Vorteilen, also wir haben schon das Palais gesprochen und das Wetter war ja auch super. Ja. Und dann, was wir auch gut fanden, war dieser Sonderbereich für sozusagen junge Firmen, die sogenannten Young Guns, die dann nochmal besonders, ja, wie soll man sagen, gehighlightet wurden. Ja, gehighlightet, kann man wirklich sagen. Und das war auch schön gestaltet, auch zum Wohlfühlen. Fand ich wirklich auch eine sehr gute Idee. Ja, wenn ich finde das Konzept, oh, Entschuldigung, ich muss mal husten. Wir können jetzt husten, ja, das ist mal was wert. Ja, ich fand es gut, dass sie jetzt eine eigene Bühne bekommen haben, dass man das auch zentral und kompakt gesehen hatte. Das heißt, in den letzten Jahren war es ja ein bisschen schwierig, gerade so die ganzen Newcomer auch optisch wahrzunehmen. Gingen ja alle ein bisschen unter. Genau, dann kommen natürlich die großen Brands mit ihren riesen Ständen. Das gab es diesmal nicht, ja. Und wir haben auch von vielen jungen Ausstellern gehört, es ist jetzt das erste Mal, dass sie sich auf diesem Event überhaupt Messestand leisten können. Was ich auch sehr gut finde, dadurch wird das, ich finde, der Markt auch fairer. Na klar, natürlich große Brands, ne? Ob da jetzt der Messestand, keine Ahnung, Summe X oder mal dieses Jahr mal ein bisschen mehr kostet, ist, glaube ich, da nicht so signifikant. Aber bei den Kleinen, die halt sagen, ey, ich habe jetzt in der Corona-Pandemie angefangen, ein Produkt zu entwickeln. Jetzt ist meine erste Möglichkeit, auf den Markt zu gehen, auf den größeren Markt oder auf die Fachmesse zu gehen und es zu produzieren. Und jetzt wollen die mich dann, was weiß ich, Geld abknüpfen, was ich noch nicht mal verdient habe mit meinem Produkt. Genau. Und naja, aber sie haben es halt wirklich schön gemacht. Die Young Guns waren auch wirklich schön platziert, also in der Mitte einer Halle, auch ein bisschen optisch nochmal etwas anders. Genau. Und dadurch ist man praktisch drüber gestolpert und wollte eben auch gleich wissen, was da los ist. Genau. Ne? Wir hatten ja zum Glück uns im Vorfeld Gedanken gemacht, was wir uns alles angucken wollten. Und ich fand es auch gut, dass im Messeprogramm separat die Young Guns nochmal ausgewiesen waren. Die hatten also auch auf der Messe-Webseite und auf den Informationen nochmal einen separaten Bereich. Und wir konnten uns auch dann diesmal überall die Standnummern gut eintragen und abschreiben. Es war in der Station auch ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Die Standnummer war unübersichtlich in der Station. Ja. Und hier war das sehr geordnet. Also man wusste gleich, wenn man die Standnummer sah, wo das ungefähr ist. Genau. Und konnte dann hingehen und fand das doch sofort. Ja, das fand ich sehr gut. Teilweise war natürlich, also auch der Vorteil durch die Einheitsstände, dass die natürlich einen gewissen Bereich nur hatten. Das heißt, die Standnummern waren auch immer zu sehen. In der Station war es dann teilweise so, weil ja manche Stände im Freestyle etwas größer, kleiner waren, dann standen teilweise die Stände auf dieser Standnummer, man hat quasi nicht gesehen. Ne? Genau. Das war ein bisschen doof. Ja. Ja, nee, das war auch wirklich gut organisiert. Also es war so ein bisschen, sagen wir mal, quadratisch, also deutsch organisiert. Ja. Vielleicht für die Italiener weniger schön. Ja. Aber dennoch, glaube ich, vorteilhaft. Mhm. Ja, fand ich auch. Wir hatten auch dieses Jahr uns, wie gesagt, gut vorbereitet mit durchs Messeprogramm gucken und aufschreiben und so ein bisschen sortieren. Und wir haben auch fast alles, was wir aufgeschrieben haben, gesehen. Ich glaube, bis auf 2-3 Ausnahmen. Wo wir dann gesagt haben, okay, kommt doch jetzt nicht oder passt jetzt nicht oder wollen wir nicht. Hatten da aber alles ganz gut diesmal sortiert und haben festgestellt, auch bei Themen wie zum Beispiel Seltzer, dass der Markt doch jetzt irgendwie doch immer, kommt immer mehr. Also wir waren jetzt ja nur bei einem, aber waren nämlich auf dem Event doch mehr und mehr Brands, die bis auf, also auch kleinere Brands, jetzt war jetzt nicht White Claw da, die wir aus unserer Seltzer-Folge kennen, waren natürlich jetzt auch andere Brands da, weil halt das Thema auch Non- oder Low-Alkohol nach wie vor, es ist da. Wir hatten es vorausgesagt, dass es kommt und das hat uns jeder bestätigt. Wenn wir mal nach Tendenzen gefragt haben, haben wir alle gesagt, dass das eine Tendenz ist. Ja. Ne? Weniger Alkohol und so, klar. Und hat sich wieder bestätigt, dass wir da den richtigen Riecher wieder hatten. Ja, na klar. Und das war jetzt auch nicht so schwer, ja, das diesen stimmt. Riecher zu haben. Ja. Wir sind halt auch mit einem Ohr an der Branche dran. Ja, ja, das stimmt. Ja, über das Wetter hat man schon mal gesprochen. Das war ja wirklich auch spitzenmäßig. Wir hatten ja schon alles in Zeiten vom Barkonvent. Ja, ja. Diesmal wieder die Sunnyside up. Mit auch tollen Außenbereich, wo man sich mal draußen hinstellen konnte, ein bisschen frische Luft schnappen. Das war auch mal sehr schön. Ja, der Außenbereich war wirklich gut, muss ich wirklich sagen. Auch. Auch eine Möglichkeit, sich mal irgendwo auch hinzusetzen. Ja, gute Essensstände. Also ich fand auch die Auswahl war dieses Jahr bedeutend besser. Man konnte sich auch gesund dort verpflegen, das war nicht das Thema. Und also dementsprechend fand ich das dieses Jahr auch gut gelungen. Also hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und mir ist aufgefallen, dieses Jahr gab es nicht so viele Raucher. Weil ich glaube, also das ist zumindest mein Eindruck, es gab ja draußen die Rauchmöglichkeiten genug, aber es war nicht so das Gefühl, wo ich hatte, es standen so viele und haben draußen geraucht. Ich fand, in dem Stationhof hatte ich da das Gefühl, da standen immer mehr Leute und haben geraucht. Genau, das ist ja auch alles viel enger zusammen. Ja. Und da nach hinten... Der Springbrunnen ist ja offen und da sind die Leute ja rummarschiert und haben dann da auch geraucht, klar. Ja, aber vielleicht rauchen auch insgesamt weniger. Das kann natürlich sein, ja. Das kann auch damit zusammenhängen. Ja, wir waren ja in verschiedenen Vorträgen, waren wir ja. Es gibt ja schon unser Dauerkritikpunkt, dass wir uns wünschen würden, dass die Vorträge, die dort stattfinden, gestreamt werden. Ja. Man ist dieses Jahr schon mal einen Schritt weitergegangen, das heißt, die Hauptbühne, die wurde dieses Jahr gestreamt für die Leute, die zu Hause geblieben sind. Gibt es auch den Stream oder die Vorträge nochmal online nachzugucken. Werden wir in den Shownotes verlinken. Ja. Man sieht es auch, der Hauptraum war quasi durchgehend voll. Ja. Die Leute standen in den hinteren Reihen. Also die Mainstage war wirklich so gut besucht. Da war ich ja froh, dass wir... Ja, wir waren ja mehr bei der Tasting Stage, also Liquid Stage hieß die. Und Liquid Stage ging es eigentlich ganz gut. Ja. Da war noch eine gewisse Fluktuation und wenn man früh kam, bekam man Platz, weil es auch Pausen zwischendurch gab, brauchten die ja auch zum Auf- und Abräumen. Genau. Also von daher hatte man da auch eine Chance, immer wieder reinzukommen. Wir sind ja eigentlich nicht sitzen geblieben, bis auf einmal. Ja. Man konnte immer wieder rein und einen Platz bekommen, aber da wurde halt nicht gestreamt. Genau. Und das ist schade. Ich verstehe zwar die Argumentation, dass man sagt, naja, das Tasting, auf das kommt es ja an und das kann man jetzt nicht in den Stream einfangen, aber stimmt ja gar nicht. Man kann ja schon, also allein die Ausführungen und wenn ich jetzt im Nachhinein das nochmal hören will oder auch, die Sachen sind ja auch käuflich zu erwerben. Ja. Also bei St. James, dann bestelle ich einfach mal alles von St. James. Genau, die fünf oder Stück, die es gab. Was die da hatten, dann nicht alles, sondern was da, und dann kann ich ja mitprobieren. Genau. Also die Möglichkeit besteht doch. Das war ja nun auch nicht ganz furchtbar exotisch, was da angeboten wurde zum Tasten. Gut, beim Sake vielleicht, aber da kann ich dann auch zum Sake-Kontor in Berlin gehen und genau die Sachen mir holen. Ja. Und dann das Tasting nochmal zu Hause machen. Also ich wäre sehr dafür, wenn das auch gestreamt wird. Ja. Und beim Streaming, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wie zum Teil gestreamt wurde, das war dann doch ein bisschen improvisiert, das Streaming. Ja. Das sollte man auch professioneller machen. Und ich finde, das wäre jetzt nicht so teuer, wenn sie da einfach mal auch ein professionelles Streaming machen würden. Ja, das stimmt. Von einem professionellen Anbieter. Ja, das also für mich persönlich gehört das heute dazu. Also wenn ich so eine Veranstaltung mache, egal digital oder offline oder hybrid, quasi wie die Vorträge, gehört es dazu, dass ich da vernünftig abliefere. Ja. Und ja, da muss man sich ein Konzept machen. Es ist nicht so, dass sich da jemand hinschreibt mit dem Handy und wird schon irgendwie passen, sondern man braucht da ein paar Profis, die müssen das begleiten, die müssen das vorbereiten, die müssen die Räumlichkeiten und die Gegebenheiten kennen. Dann kann man das auch vernünftig machen, dass A, der Stream gut wird und B, dass die Leute, die zu Hause sind, damit auch letztendlich was anfangen können. Ja, aber letztlich ist das doch sogar das Geschäftsmodell. Ich meine, Reed Expositions, die das organisieren, RX, gehören ja zu Elsevier. Ja. Also zu, jetzt beinahe gesagt, zu Content Mafia. Ja. Die wollen auch Inhalte kreieren. Ja, natürlich. Ja? Und wenn man keine Inhalte kreiert, ich verstehe nicht, warum die keine Inhalte kreieren. Und das wär's doch. Ja? Das Ich kann ja verstehen, wenn sie sagen, naja, wir wollen das jetzt nicht alles für frei und kostenlos machen, sage ich ja, okay, dann kriegst du halt mit deinem Ticket einen Zugang drauf, dann kannst du es dir nochmal angucken. Als das ist doch eine riesen Werbung. Ja, natürlich. Das muss man auch sehen, man muss das Gesamtpaket sehen. Und wenn es kostenlose Streamings gibt, von mir aus auch auf einer der gängigen Plattformen, oder ich meine, na, mit Elsevier müsste doch eine Möglichkeit sein, dass du sogar ihre eigene Plattform schaffst. Natürlich. Und dann können die Leute das gucken, wird überall verlinkt, da gibt es eben das alles auch auf der Seite des Barkonvent und dann lockt das doch auch Interessenten. Natürlich, also find ich auch. Und das muss einfach besser werden. Und da gäbe es nochmal Geschäftsmodelle. Natürlich. Wie man dann auch noch mehr Geld rausholen kann. Ich will Tasting-Packs machen und so, du kannst ja klicken, also das ist ja meine Güte, ohne Ende. Muss man denen dann noch erklären, wie man Geschäfte macht. Nee, das machen wir jetzt nicht. Also da müssen die Veranstalter, glaube ich, selber drauf kommen, aber da gibt es so viele, da gibt es eigentlich unzählige Möglichkeiten. Ja. Aber eins haben sie auch verbessert, also die Social-Media-Präsenz ist besser geworden, kannst du dich erinnern, das war ja jahrelang echt. Ja, wohl der Fehler mit dem Hashtag, man kann doch nicht zwei Hashtags propagieren gleichzeitig. Ja, interessant ist, im Vorfeld hatten sie, also auf den Vorinformationen und auf den Webseiten und Co. hatten sie einen Hashtag propagiert und auf der Veranstaltung hatten sie einen anderen propagiert. Also BCB 21 und BCB 2021. Genau. Und das sollte man nicht machen. Nee. Es gab kein BCB 20. Das heißt, man kann nicht mit einem Hashtag beides erschlagen. Und BCB ist so allgemein. Ja. Also man hätte sich einigen müssen und ich wäre für den kürzeren gewesen, weil man dann mehr Inhalt reinbekommt. Ja. Einfach BCB 21. Ja. Wir hätten ja zum Glück beide Hashtags für unsere Postings benutzt. Ja, ja. Aber man muss halt immer dran denken und es kostet halt viel Platz, beide zu benutzen. Ja, klar. Das fand ich auch ein bisschen schade, aber die Themen haben wir ja zum Glück adressieren können. Wir haben ja den Kontakt bis nach ganz oben und hatten mit Petra ja auch an Tag 3 wohlgemerkt, also am letzten Veranstaltungstag, ein Interview geführt, was wir jetzt quasi für euch mal hier einspielen werden. Genau. Dann hört mal rein. Ja. Ja, schönen guten Morgen. Wir sind auf der PCB, Tag 3. Es ist sehr früh morgens. Wir sitzen in der Morgensonne, da schon fast Mittagssonne. Und bei mir am Tisch sitzt Petra. Hallo, guten Morgen, Petra. Guten Morgen, hallo. Petra, was ist deine Rolle hier auf dem Event? Ich bin für den gesamten Barkonvent verantwortlich, seitdem wir ihn als RX Deutschland veranstalten. Also mein offizieller Titel ist PCB Director. Und alles läuft irgendwie bei mir zusammen. Ja, es muss einen Hauptverantwortlichen geben, gerade für die Zeit als aus der Station heraus, die neue Location. Das hat ja ganz, ganz viele Neuerungen mitgebracht. Welche Neuerungen haben wir denn hier auf dem Event jetzt vorzufinden? Och, wir haben so viel Neues hier. Also wir haben einmal, als wir entscheiden mussten, die Station zu verlassen, was uns sehr schwer gefallen ist, aber aus bautechnischen Gründen auf dem gesamten Gelände leider nicht mehr anders ging, haben wir uns überlegt, wie wir das urbane Leben mit in eine normale Messe übertragen können und haben ein Konzept entwickelt, das heißt City Life Spirits. Und mit diesem Konzept haben wir verschiedene Themen in verschiedenen Hallen. Zum Beispiel haben wir Urban Gardening, Senses, Midnight oder Nightlife als Themen. Und dann gibt es noch eine weitere Neuerung. Wir haben Corona-bedingt uns von dem alten Konzept für dieses Jahr mal verabschieden müssen und haben uns auf Fertigstände geeinigt, die allerdings total schön gemacht wurden von den Ausstellern. Ihre Marken werden dort gespielt. Aber wir haben uns darauf geeinigt, eben alles zu komprimieren, weil wir auch nicht wussten, wie die Lage jetzt sein wird. Und insofern hat sich das City Life Spirits Konzept nicht ganz umsetzen lassen in diesem Jahr. Aber es war eine ganz gute Übung für nächstes Jahr. Und nächstes Jahr gehen wir dann davon aus, dass wir wieder zurückkommen zu alter Größe und gewohntem Bild. Insgesamt hat sich natürlich das Erscheinungsbild auch verändert, weil die Messe ist eben nicht die Station. Aber es hat sich so vieles im Leben verändert. Menschen haben sich verändert, die Branche hat sich verändert, Berlin hat sich verändert. Insofern machen wir jetzt hier einen Neustart, haben viele neue Ideen. Wir arbeiten gerne mit der Branche an der Zukunftsfähigkeit. Da gibt es viel zu tun nach dieser für alle harten Zeit. Und ich glaube, das war jetzt ein wirklich guter Neustart. Ihr habt euch auch ganz bewusst für die alten Messe-Location entschieden. Was war da der Grund? Ja, wir fanden, zum Barkonvent passt nicht so wirklich eine ganz technische, kühle Halle, sondern die alten Hallen haben einen gewissen Charme. Sieht vielleicht nicht immer ganz so schön aus, aber das wird alles wettgemacht durch die tolle und professionelle Gestaltung durch die Aussteller. Und diese alten Hallen, also insbesondere die, insbesondere das Palais, in dem wir uns auch gerade befinden, aus den 50er Jahren, ist einfach fantastisch. Und ich glaube, jeder fühlt sich hier wohl. Das ist ein toller Treffpunkt geworden. Und insofern hat sich das auf jeden Fall gelohnt, hierher zu gehen. Also dem stimme ich voll und ganz zu. Das hat meiner Meinung nach der Station gefehlt, eine Möglichkeit außerhalb des Standes zusammenzukommen und auch vielleicht mal in einer ruhigeren Umgebung sich zu unterhalten, sich mal hinzusetzen, sich auszutauschen. Das ist natürlich mit dem Palais hier optimal gelungen und wir haben doch relativ viele Interviews hier oben geführt. Man sieht auch, es wird auch sehr, sehr gut angenommen von der Branche. Also man sieht doch viele Leute sitzen, arbeiten, reden, diskutieren. Das ist, glaube ich, ein Teil, was ich persönlich in der Station sehr vermisst habe. Das stimmt. Ich selbst übrigens auch, weil das war schon sehr kompakt und man konnte wirklich überhaupt nirgendwo sitzen. Wir hatten einfach keine Möglichkeiten dafür. Wir mussten jetzt wegen Corona sowieso ein bisschen mehr Platz schaffen, aber haben uns auch bewusst entschieden, einmal einen Coworking Space einzurichten. Dann haben wir ja ein paar Bars mit speziellen Gastschichten, die wahnsinnig guten Anklang finden und insgesamt einfach mehr Sitzflächen. Und das wird, wie du gerade auch gesagt hast, das wird total angenommen, weil das natürlich für jeden gut ist. Jedem tun irgendwann mal die Füße weh. Es sind viele Gespräche, viele Eindrücke und dann ist es ganz schön, wenn man sich mal kurz irgendwo hinsetzen kann. Außerdem haben wir noch einen schönen Outdoor-Bereich und wahnsinnig viel Glück mit dem Wetter gehabt. Genau. Also auch das war ein schöner Treffpunkt. Definitiv. Das ist auch sehr toll gewesen, gerade im großen, schönen Outdoor-Bereich, wo auch dann nochmal viele Essensstände und Co. sind und auch Sitzmöglichkeiten. Das ist auch wirklich ganz toll. Was mir sehr aufgefallen ist, in den alten Hallen gegenüber zur Station, es ist sehr hell, sehr lichtdurchflutet, finde ich persönlich gut. Manche in der Barszene sagen, naja, wir mögen ja eher das Schummrige und Dunklere, aber ich glaube, für die Präsentation der Stände ist es definitiv ein Vorteil. Also wir sind jetzt ja, wie gesagt, nur in einem Teil der Hallen, die wir ab nächstem Jahr belegen werden und da gibt es nicht nur helle und lichtdurchflutete Hallen. Wir haben uns zum Beispiel dafür dieses Thema Nightlife vorgenommen und das ist dann, die Aussteller müssen sich nicht an diesen Themen ausrichten, aber sie haben natürlich die Chance dazu und es gibt durchaus einige, die ja auch mit ihren Brands auch solche Themen spielen und für die kommt das dann sehr gut. Ich glaube, dass wir einfach mit diesen Hallen viele neue Möglichkeiten haben und wir sind mit jedem Aussteller im Gespräch und versuchen auch die Wünsche möglichst zu realisieren. Was ich sehr positiv fand, dass die Youngsters der Branche jetzt auch in einem Bereich zusammengefasst sind. Ihr habt es Young Guns genannt. Das Konzept fand ich ganz, ganz toll oder finde ich es ganz toll, dass sie wirklich dann auch auf einer, sage ich mal, thematischen Fläche zusammen sind. Wie kam es denn dazu, jetzt diese Plattform diesen neuen Unternehmen zu schaffen oder zu geben? Naja, wir wissen ja, dass sich in den letzten Jahren wahnsinnig viele neue Marken entwickeln und dieser Trend hält ja auch an und das finden wir so toll. Wir möchten es einfach gerne unterstützen. Die gehen sonst recht schnell unter, die haben vielleicht nicht so viele Möglichkeiten, monetär, personell, sich zu zeigen wie andere große Unternehmen und wir unterstützen das. Es gibt ab nächstem Jahr auch ein Förderprogramm und wir unterstützen das selbst auch, indem wir sie einmal zusammengefasst haben, ein fertiges Standkonzept haben, so dass sie eigentlich nur noch anreisen müssen, ihre Produkte platzieren können und dann geht's schon los. Wir haben jetzt von vielen Interviewpartnern gehört, dass es für sie bewusst fairer ist, weil sie haben jetzt genau das Gefühl, was du sagtest. Sie werden jetzt gleichberechtigt präsentiert gegenüber den großen Brands durch diese einheitlichen Stände, die ihr da quasi aufgestellt habt. Und viele sehen das sehr, sehr positiv, weil viele das Gefühl hatten, dass in der Station, gerade auch durch die limitierten Kapazitäten dort, doch vielleicht einige kleine Brands dann vielleicht nicht so sichtbar sind, wie durch die großen Brands hier sind. Wollt ihr das Konzept weiter ausbauen? Wird es quasi auch nächstes Jahr wieder dieses Konzept mit, wir fassen quasi junge Unternehmen unter einer Haube irgendwo zusammen, wieder existieren oder wieder, ist es wieder geplant? Das ist auf jeden Fall wieder geplant und es wird sogar noch erweitert. Also wir haben einmal diese Young Guns, das werden wir fortsetzen. Möglicherweise gibt es noch ein durch die Regierung gefördertes Programm für deutsche Unternehmen. Mhm. Und dann gibt es noch ein Programm Junge Innovative Unternehmen. Das ist auch ein vom Wirtschaftsministerium gefördertes Programm, das sich an exportorientierte Unternehmen richtet. Und auch da gibt es relativ viele Zuschüsse. Also wir werden viele Gelegenheiten haben und anbieten, um diese jungen Marken zu fördern, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, die Branche lebt einfach davon, die lebt von dieser Kreativität und von Innovationen und das ist auch das, wonach alle natürlich suchen und das sollen sie dann bei uns auch finden. Ich fand auch total interessant, das Vortragsprogramm wird ja dieses Jahr auch gestreamt oder zumindest ein Teil davon, hatten wir das letzte Jahr mal kritisiert, dass es ja nicht so sichtbar ist. Ist auch geplant, das Streaming-Programm auch in den anderen Stages weiterhin auszubauen? Also wir haben ja uns alle Messegesellschaften letztes Jahr in digitalen Veranstaltungen, Events versucht, weil wir natürlich auch am Markt bleiben wollten. Wir haben viel daraus gelernt. Mhm. Vieles wird sich aber auch daraus fortsetzen. Also es gibt sicherlich einiges, was wir nicht mehr machen werden, weil da hat kein Mensch Interesse dran. Mhm. Aber vieles wird sich fortsetzen. Und für alle die jetzt nicht kommen konnten, haben wir immerhin die Mainstage im Livestream. Wir haben ansonsten ja auch das Bühnenprogramm etwas reduziert in diesem Jahr, weil wir auch da eben nicht wussten, wie viele Plätze können wir belegen, welche Möglichkeiten haben wir. Aber es gibt die Mainstage und die ist die letzten zwei Tage immer voll gewesen. Ja. Die Leute haben sogar gestanden. Also das wurde wahnsinnig gut angenommen. Und dann gibt es eben noch die Liquid Stage, also wo es dann Tastings gibt. Das macht wenig Sinn, das live zu streamen im Moment. Aber das würden wir auf jeden Fall beibehalten, ja. Also gerade die Liquid Stage und also wir haben es gesehen, die ganzen Vortragsräume waren sehr voll. Gerade die Liquid Stage haben wir viele Vorträge auch besucht. Natürlich macht es vielleicht im ersten Augenblick keinen Sinn, das mit zu streamen, weil natürlich die Verkostung dazu ist. Aber man merkt gerade so, hinterher fällt einem ein, naja, ich war doch auf dem Event und dann gab es in der Liquid Stage den Vortrag und da habe ich das und das Produkt probiert und wäre natürlich auch schön gewesen oder wäre schön, wenn man sowas einfach nochmal nachgucken könnte in Form von Video, was hat er dazu gesagt, zu dem Brand, zu der Historie dazu. Also auch so als Archiv würde ich mir da sehr wünschen, wenn man vielleicht sowas nochmal andenken könnte. Das nehme ich mit. Super, dankeschön. Was hat dich denn am meisten jetzt die letzten drei Tage jetzt überrascht mit der neuen Location und den neuen Leuten und dem neuen Konzept? Nach 1,5 Jahren quasi keine Messe. Was war so der schönste Aha-Effekt für dich? Also ich kann sagen, was mich wirklich am meisten gefreut hat. Ich bin hierher gekommen und ich hatte zwar ein sehr gutes Gefühl, weil wir haben ja wir sprechen ja das ganze Jahr über mit unseren Ausstellern und Besuchern und sind am Markt. Wir haben auch einen Brand Ambassador, Damien Guichard, den kennen wahrscheinlich auch sehr viele. Also wir sind immer mittendrin. Und nichtsdestotrotz, ich habe mit allem gerechnet, weil ja viel Unsicherheit herrscht. Das ist ja nicht nur ein Messethema, das ist ja ein gesellschaftliches Thema. Wir haben lange überlegt, 2G, 3G. Also es gibt viele Punkte und ich habe mit allem erstmal gerechnet. Ich war am ersten Tag wahnsinnig glücklich, als ich gesehen habe, wie viele Menschen da zusammengekommen sind und in wie viele glückliche Gesichter ich auch geschaut habe, weil die Branche sich das erste Mal jetzt eigentlich wieder so richtig getroffen hat, zumindest mal in diesem Ausmaß und auf diesem Niveau. International, ich vermute mal, dass wir überwiegend in Europa sind. Ich habe allerdings auch einige Übersee gesehen. Aber das war eigentlich für mich das Allergrößte, dass die Branche sich hier zusammengefunden hat. Plus natürlich, dass auch das neue Gelände noch ganz gut angenommen wurde. Das ist toll für uns auch, weil wir haben uns viel Mühe gegeben, es für alle so schön wie möglich auch zu machen. Aber das Treffen aller und ich habe so viele bekannte Gesichter gesehen, das war das Schönste. Und wie geht's dann nächstes Jahr weiter? Was kommt jetzt noch an Neuerungen und Veränderungen noch nächstes Jahr auf das Event zu? Ja, also nach diesen ganzen positiven Ergebnissen haben wir viele Anfragen, auch von denen, die jetzt dieses Mal nicht hier sein konnten, weil es ist ja nicht so, dass manche nicht wollten, aber wenn Konzernvorgaben da waren, viele konnten einfach auch nicht. Das ist alles verständlich, aber viele waren hier, haben sich das angeschaut, uns ebenfalls ganz positive Resonanz gegeben und das gilt es jetzt für uns umzusetzen und Ja, nach der Messe ist vor der Messe. Genau. Also bei uns geht's nahtlos weiter. Und dann werden wir versuchen, auch die anderen Hallen in diesem Konzept genauso zu gestalten. Möchten möglichst immer das Ohr an der Branche haben, sodass wir uns auch inhaltlich Content auf die Themen der Branche einstellen können. Und da gibt's viele Themen. Mhm. Also da gibt es viele Themen, die uns noch beschäftigen werden. Thema Nachhaltigkeit, Thema Wellbeing, das Thema der Personalbeschaffung ist natürlich jetzt ein riesiges. Ja, ja. Da gibt's ganz viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen werden und die wir dann im Laufe des Jahres zeigen und auch nächstes Jahr dann auf der Messe. Okay, das heißt, der Standort bleibt erstmal, es wird weiter vergrößert, es kommen ein paar neue Konzepte mit dazu und das heißt, wir haben dann nächstes Jahr vielleicht eventuell ein normales, in Anführungszeichen, Event, was man vielleicht wieder so gestalten können, wie es noch vor 2 Jahren war. Ja, ich glaube, das wäre schön, da würden wir uns alle freuen, wenn es wieder ganz normal, in Anführungszeichen, genau sein wird. Es wird vielleicht nicht mehr alles so sein, aber es kann ja auch durchaus positive Effekte haben. Wir werden sicherlich wieder größer werden, ja, davon ist auszugehen. Und wir freuen uns schon drauf, nächstes Jahr dann wieder noch mehr Menschen hier zu sehen. Wir freuen uns auch nächstes Jahr aufs Event. Wir werden definitiv wieder dabei sein und hoffentlich stehst du uns auch nächstes Jahr für ein Interview zur Verfügung. Dann besten Dank. Dankeschön. Ja, das war Petra. Ja, das war doch schon sehr aufschlussreich. Ich fand's auch, ja. Mhm. Hatte auch eine neue Marketingassistentin war mit dabei, ja. Mhm. Die quasi auch die erste Veranstaltung da jetzt mitgemacht hatte. Petra ist schon eine Persönlichkeit, muss man sagen. Mhm. Das ist auch eine wirklich gute. Mhm. Die hat das auch im Griff und die passt auch in dieses Feld. Ja. Das ist halt eine starke Frau, die aber auch sehr kommunikativ ist. Definitiv, ja. Und wenn die da durch die Gänge geht, dann auch gleich schon Kontakte knüpft und immer eigentlich auch was sagen kann. Ich habe sie auch nochmal getroffen und haben auch nochmal, das ist dann auch so ein bisschen ihre Art, dann doch nochmal stehen zu bleiben. Ja. Obwohl ja eigentlich alles gesagt ist. Genau. Und dann doch nochmal 2, 3 Worte zu wechseln. Und das macht einfach eine sehr verbindliche Art. Das stimmt. Ja, wir hatten sie ja gleich am ersten Tag angesprochen. Und klar, natürlich, sie sieht am jeden Tag Tausende von Leute hat und mit Maske ist natürlich auch schwer zu erkennen. Mhm. Und aber als wir dann die Maske abgesetzt hatten, hat sie, glaube ich, erstmal gewusst, in welche Richtung wir gehören. Und dann, glaube ich, als wir angefangen haben zu sprechen, konnte sie sich dann auch wieder daran erinnern. Wer wir denn eigentlich sind und was wir eigentlich so tun. Ja. Und sie hat sich dann sehr gefreut und war natürlich auch dann sehr interessiert an einem Interview mit uns und haben gesagt, okay, an welchen Tag und haben das dann gleich ausgemacht. Mhm. Das war also schon auch wieder toll, muss ich sagen, mit uns zu sprechen. Naja, das ist schon schön. Wo ich ja immer noch denke, wir müssten eigentlich eine Pressezulassung haben als Podcaster. Ja. Das würde die Sache auch noch mal ein bisschen erleichtern. Mhm. Ja. Gut, man hat jetzt das Coworking Space, aber du denkst, nächstes Jahr wird das ja alles noch viel größer und viel voller. Mhm. Und dann ist es natürlich schon schön, wenn man sich vielleicht in den Launch-Bereich für ein Interview mal zurückziehen könnte. Ja. Aber ich fand das auch jetzt gut. Also wir hatten ja auch, sag ich mal, auch viel Glück, dass wir in den in dem Lounge-Bereich ja das so gemacht haben, dass wir auch gute Plätze uns immer mal sichern konnten. Mhm. Wir haben das typischerweise gemacht. Einer hat den Interviewpartner quasi dorthin geführt und einer ist schon mal quasi ein bisschen vorgegangen, um mal zu scouten, wo es schon eine Sitzmöglichkeit gibt. Das war jetzt nicht im Lounge-Bereich, sondern im Palais am Funkturm. Genau. Ja. Lounge-Bereich war ja also genau, VIP. Ich meine ja genau, im Palais am Funkturm, dann in dem Bereich dann sich auch mal hinsetzen konnte und schon mal alles klar machen, dass man halt da... Ja, das ging ganz gut, weil es eben ja auch nicht so voll war. Mhm. Also es war ja genug Platz und genug Auslauf, man bekam eigentlich dann auch immer einen Sitzplatz. Genau, vorteilhaft natürlich ist in der Szene an Tag 2 und Tag 3, da wird das mit dem früh aufstehen bei vielen schon ein Problem. Das heißt, wenn wir früh da waren und hatten auch probiert, dann die Interviewtermine relativ früh zu machen, auf beiden Seiten war das halt praktisch, weil A, am Stand noch nicht so viel los ist und B, morgens ein bisschen ruhiger noch war, konnten wir natürlich dann in den Morgenstunden schon, in Anführungszeichen Morgenstunden, schon das Ganze erledigen und das war, glaube ich, auch ganz gut so. Ja. Und der letzte Tag ist natürlich für uns auch gut, weil morgens die Leute erstmal nicht richtig in die Pötte kommen, also ein bisschen Luft ist. Ja. Und dann reisen schon die ersten ab, ist auch wieder Luft. Genau. Und dadurch kann man natürlich mit denen, die noch da bleiben, auch schön nochmal Gespräche führen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Leute, und das ist uns ja auch passiert, die dann tatsächlich vorzeitig abgereist sind. Ja. Und so ist uns ja dann auch ein geplantes Interview dann noch Ja, wir hatten nicht am Anfang direkt einen Zeitpunkt ausgemacht. Ja, das ist genau. Und dann war es sozusagen zu spät. Ja. Ja, das hat sich aber auch, glaube ich, wir haben auch diesmal ein bisschen was dazugelernt. Mhm. Wir haben eigentlich gleich konkrete Daten gleich ausgemacht. Ja, wir haben ja, das gemeinsam, wir machen. Gemeinsam einen Kalender gepflegt, wo wir halt wussten, okay, wer, wann und wo, dass wir ein bisschen auch schieben können, mhm. weil wir auch ein paar Vorträge uns angucken wollten. Das heißt, wir hatten ja. da, glaube ich, eine allgemeine bessere terminliche Organisation dieses mhm. Jahr. Auch für beide transparent zu sehen, okay, wann kann man was ausmachen, was kann man nicht auch machen, weil wir halt verschiedene Terminblocker auch mhm. drin hatten. Naja, und ich finde es auch schön, gut, das hatten wir nun auch schon früher gemacht, dass man sich so ein Tasting oder einen Vortrag anhört und mhm. dann nochmal ein Interview führt, ja. weil man dadurch in der Sache ja noch viel besser drin ist ja. und dann hat man es doppelt. Dann können wir hier einen O-Ton bringen, aber auch wirklich auch nochmal kompetent über die Sache sprechen, insbesondere ja. wenn wir hier dann sogar noch so ein bisschen Tasting-Material auch haben, ja. Ja. Während wenn du sonst nur zu so einem Stand kommst und dann ein Interview führst mit jemandem, bist du nicht so richtig drin. Ja. Das kann man auch immer machen und manche können ja dann auch schnell einen Eindruck vermitteln, mhm. aber in Verbindung mit den Tastings oder den Vorträgen finde ich das eigentlich nochmal eine Nummer interessanter. Es ist auch lebendiger, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Es ist auch ja. also und gerade hat das Event begonnen mit eigentlich einem unserer Vortragslieblingen, ja, wenn mit Ian Burrell dann das Tasting machst am frühen mhm. Morgen. Das war schon auch, muss ich sagen, das muss man auch wollen. Das war um 12. Ja, das sind keine schönen Tage. Also man muss eben am Vormittag schon anfangen mit dem Tasting. Genau. Also man muss sich das jetzt nicht vorstellen, dass man sich da besäuft. Das sind ja immer nur witzig Tropfen, ja. aber wir reden hier über starken Alkohol. Und genau. besonders bei dem St. James, da waren ja bis eigentlich alles overproof, ja. bis zu 73,5%. Ja, ja. Und ja, auch wenn man dann immer dann 6 Rums probieren soll, die overproof sind mhm. und dann eben sogar noch bis zu 73,5%. Ja, selbst wenn man dann nur immer einmal nippt an jedem Glas, ne, hat man dann schon natürlich eine gewisse Menge Alkohol. Ja, aber wir haben, ich glaube, also auch mir persönlich fällt es immer einfacher, sich da wirklich gut zurückzuhalten. Also wir ja, haben ja, das ja all die Jahre ja auch gut gemacht, muss ich sagen. Man hat sich da zurück. Und ich denke, die meisten kriegen das gut hin. Das ja. sind ja alles Profis. Ja, ja, genau. Ja, als es noch nicht so richtig auf Profis beschränkt war, da gab es dann vielleicht schon mal ein paar Ausfälle. Notarzteinsatz. Ja, ja, genau. Ich erinnere mich dann noch in der Station, da ganz am Anfang, mhm. aber das gibt's jetzt nicht mehr, denn jetzt sind das alles Profis mhm. und die wissen schon, wie man mit dem Alkohol umzugehen hat. Also, ist ja jetzt auch nicht so schwer. Genau. Lustig war auch die Truppe, die oftmals neben uns im Tasting saß, die vier Polen, ne, ja. drei Polen, genau, die waren gefühlt auch in jedem Vortrag drin, wo wir auch waren. Mhm. Und da hat man gemerkt, glaube ich, am dritten Tag, da war es mit dem kurz mal dran nippen, glaube ich, auch schon ein bisschen schwieriger. Naja. War das auch ganz, ganz, ganz lustig zu sehen. Mhm. Aber es ist nicht aufgefallen, dass auf der Veranstaltung irgendwelche Besoffenen rumgetorkelt Nein, sind oder nicht. Irgendwas, weiß ich, jemand, der irgendwie gekotzt hat. Oder das sieht das man war halt eine nicht. Sehr aufgeräumte, ja. professionelle Atmosphäre eigentlich immer. Ja. Also auch an den Ständen und so, das war nirgendwo jetzt so ein, es hat nicht ausgeartet. Ja. ja. Hm? Also natürlich, man kann, wenn man das möchte, sich da innerhalb von einer Stunde ins Jenseits begeben, weil es ist völlig normal, dass man da hinkommt und um 10 Uhr morgens erstmal einen Cocktail kriegt. Gell? Das ist, da guckt sich keiner irgendwie mit Fragen naja. An, sondern es ist halt das einfach gehört dann dazu. Ja. Gehört dazu. Und ja, das haben wir natürlich nicht gemacht. Nee, haben wir nicht gemacht. Aber den Cocktails zurückgehalten, weil wir ja nun auch diese Dinge kennenlernen wollten. Mhm. Und wenn du was als Cocktail trinkst, kannst du nicht mehr das eigentliche Getränk gut erkennen. Ganz genau. Und wir hatten ja dieses Jahr auch wirklich einen Fokus auf Filler, also Non-Alkohol oder Low-Alkohol. Oder und dementsprechend ist es, glaube ich, dieses Jahr noch viel, viel einfacher gefallen als die Jahre davor. Aber es ging mit dem Rum los. Ja, das muss man sagen. Muss man schon sagen. War schon ein bold Statement. Ja. Aber Ian, also ich habe es auch kurz auf unsere Instagram-Seite, das 13-Sekunden-Video mit Ian Burrell auch gepostet. Mhm. Das heißt, er hat natürlich ein unheimliches, großes Wissen und er ist auch jemand, der es halt wirklich auch toll rüberbringen kann. Mhm. Also es ist unterhaltsam und man lernt ganz viel. Das war schon wirklich richtig, richtig interessant und richtig gut. Ja. Ja. Auch das Interview anschließend mit ihm war super. Mhm. Wird in den nächsten Folgen dann mal hören. Ja. Ja. Gut, haben wir genug geteasert? Ich gucke gerade mal durch unsere Bilder durch, ob mir noch was eingefallen ist. Ja, die sind auf Instagram natürlich. Genau, auf Instagram nee, alles. Werden sie mal alles nochmal auch dann pro Folge mal verlinken, was die relevanten Bilder sind. Aber man darf natürlich gerne durch unseren Account mal durchscrollen und sich das angucken. Genusscast heißen wir auf Instagram, ist auf der Webseite verlinkt. So einfach. Nee, ist ganz einfach. Ja. Und ja, wir haben auch wieder deutsche und Berliner Firmen dabei, auch sehr interessante. Also, wie gesagt, das soll dann alles kommen in den nächsten Folgen. Genau, ich denke auch, das war auch für uns wieder ein ganz gutes Event, um wieder neue Kontakte zu knüpfen, bestehende Kontakte auch zu besuchen. Ja. Einige Firmen waren ja dieses Jahr nicht da, also hier nochmal Gruß an Steffen Penninger, leider dieses Jahr nicht da gewesen. Mein Vetter war dieses Jahr auch nicht da. Das heißt also, ein paar waren auch leider Gottes nicht vorhanden. Aber apropos Vetter. Wir mussten ja auch fetter werden. Ja, wir sind auch noch gut essen gegangen danach. Ja. Wir haben da doch ein schönes Lokal entdeckt. Mhm. Ganz in der Nähe. Nämlich ein Vietnameser. Ne? Genau, ja. Eine vietnamesische Küche. Mit wirklich guter Küche. Mhm. Du warst ja am Anfang ein bisschen skeptisch, gell? Ja. Also ich musste ein bisschen überreden. Es gibt solche und solche Vietnamesen. Und das war eben einer von solchen. Also genau. Von den besseren. Ja. Also wirklich sehr gut, sehr gut. Es war leider so gut, dass wir dreimal da gewesen, ja. Immer da waren, ja. Und aber immer was anderes gegessen haben und auch die Bandbreite, die richtige können, Bandbreite war wirklich gut. Klasse. Ja. Und gerade, wir wollten ja nichts so Schweres dann nach dem Event essen, sondern was Leichtes und auch was Gesundes. Und auch im Bereich, was weiß ich, Suppen und Co. oder Salate sind, das war halt wirklich richtig toll. Ne? Ja, ja. Und dementsprechend müde war ich ja dann auch. Also ich bin dann doch immer früh ins Bett gegangen. Ja, aber es waren auch viele Eindrücke, muss man auch sagen. Also ich war auch immer abends dann auch wirklich geistig auch platt, muss man wirklich sagen. Naja, man geht viele Schritte. Ja. Auch das. Und bewegt sich die ganze Zeit. Dann war ja auch viel an der frischen Luft noch. Und dann eben auch noch der Alkohol und dann noch das Essen und dann war man müde, ja klar. Und wir haben ja auch wirklich jeden Tag die volle Öffnungszeit mitgenommen. Also es ist ja so, dass wir jeden Morgen wirklich quasi zu Messebeginn da waren und sind auch gegangen, als Messeende war, weil wir halt auch viel zu tun natürlich hatten und jetzt dann nicht wie andere, was weiß ich, erst dann 4 Stunden später gekommen sind und dann nach 3 Stunden wieder gegangen sind. Das geht ja nicht. Sondern wir hatten ja ein bisschen was auf der Agenda. Und hatten dann auch jeden Tag die volle Bandbreite mitgenommen. Das muss man sagen. Und wie gesagt, viele Eindrücke. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stände wir besucht haben. Wie gesagt, wir haben allein 13 Interviews geführt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist auch nochmal viel. Ja. Und dann natürlich das immer war viel, muss immer, man sagen. Ja. Und natürlich auch mit den Leuten dann erstmal im Vorfeld immer sprechen und probieren und machen und tun. Das heißt, da haben wir schon einiges an Zeit verbracht. Also wir hatten eigentlich gar nicht. Wir haben uns, glaube ich, am zweiten Tag uns mal einfach eine Stunde waren wir einfach mal rumgesessen und haben mal ein bisschen mal durch die Gegend geguckt und ein bisschen unsere Social Media Kanäle befüllt. Aber ansonsten waren wir eigentlich die ganze Zeit unterwegs, in Vorträgen, an Ständen, mit Leuten gesprochen. War schon sehr, sehr aktiv. Ja, das muss man schon sagen. Das stimmt. Ja, wir waren eigentlich die ganze Zeit aktiv. Also richtig. Dass wir da jetzt gesessen hätten und uns ausgeruht hätten. Na gut, wir haben auch schon mal in dem Palais. Coworking-Bereich im Palais gesessen, aber jetzt nicht, also immer nur kurz. Das stimmt, ja. Achso, nochmal vielleicht noch einen Punkt, was auch wieder toll war, aber schon fast eine Selbstverständlichkeit ist, aber ich will es trotzdem nochmal erwähnen. Das Thema kostenloses Wasser, wieder überall mit Kühlschränken und Co. Stilles und aufgeregtes Wasser, wieder von Acqua Morelli, haben wir auch in unserer Wasserfolge besprochen, quasi das Gastrowasser. Auch dieses Jahr waren sie wieder Wassersponsor und diesmal auch der einzige. Die letzten Jahre gab es mal 2. Dieses Jahr war es wirklich der einzige. Und wir haben auch uns dieses Jahr wieder sehr diszipliniert und sehr viel Wasser dazwischen getrunken. Also wir haben eigentlich ständig Wasser getrunken. Wir hatten eigentlich fast immer eine Flasche Wasser in der Hand. Also gerade auf dem Weg zu den Vorträgen oder vor den Vorträgen, auch bei den Vorträgen, hatten wir eigentlich immer noch ein Wasser bei uns stehen und haben uns da natürlich auch gut hydriert. Das war auch wichtig. Also das darf man nicht unterschätzen. Man muss auf so einem Event auch viel trinken. Jetzt denken wir, Alkohol-Event und viel trinken. Nein, das Wasser dort zu trinken oder Wasser zu trinken, ist wirklich auch essentiell. Das muss man einfach tun. Ja, finde auch. Nee, das ist wirklich wichtig. Und es ist schön, dass es halt diesen Sponsor auch gibt. Mhm. Denn, ja. Und ich finde auch ideal, dass es auch trotz Corona und Co. nach wie vor im Selbstservice war. Das heißt, jeder kann an den Kühlschrank gehen und sich da was rausholen. Es gab auch für den Kühlschränken jetzt nicht irgendwie Gedränge oder große Schlangen, weil halt so viel da waren, dass es einfach, das war kein Problem. Ne? Und das war mal sehr, das muss ich sagen, das ist wirklich sehr, sehr positiv. Das muss ich auch nochmal ganz klar nochmal hier hervorheben, dass das einfach super ist. Finde ich auch. Mhm. Nee, das ist wirklich schön. Also das sollte auch so sein. Mhm. Denn wenn das jetzt nicht so wäre, wenn man sich sozusagen das Wasser da immer kaufen müsste, dann würden die Leute weniger trinken. Auch, auch wenn es da zum Beispiel irgendwie aus so einem Wasserhahn rauskäme, würden die Leute auch weniger trinken. Und das würde zu Problemen führen. Ja, ja. Gerade wenn jetzt es einmal im Gebäude relativ warm ist und draußen auch noch die Sonne scheint und so, das ist dann kann es schon zu Dehydrierungserscheinungen kommen. Und gerade oben im Palais war da wirklich schön, weil es die Südseite war, als die Sonne dann morgens aufgestiegen ist und darüber geschienen hat durch die große Fensterfront. Das war schon auch dann warm, ne? Also auch schön warm natürlich, aber war dann auch schon gut warm. Und ich kann mir vorstellen, die Stände, die da unten drunter waren, die haben da ordentlich Sonne abbekommen und das war schon echt spannend. Ja. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, die noch anders angekündigt oder vielleicht interpretiert war. Es gab ja sozusagen einen japanischen Pavillon, der ausgezeichnet war. Den hat der Faktor als Pavillon nicht existiert, sondern in der, ich glaube, Halle 20 oder Halle 18, also eins von den beiden Hallen. Einer der beiden Hallen, ja. Gab es halt quasi nicht den Pavillon, sondern eine komplette Reihe an diesen japanischen Ständen, die quasi diesen Pavillon dargestellt haben. Ja. Wir hatten ja auch dann eine Reihe von italienischen Ständen, das Italian Embassy, war auch gut. Also das war ja so ein bisschen so ein Teilschwerpunkt. Also Italian Embassy und Japanese Pavilion waren die beiden Schwerpunkte. Gut, die Young Guns natürlich auch. Und dann haben, das hat ja Petra auch erzählt, dann haben sie ja nochmal diesen Sonderbereich gemacht mit einmal Urban Gardening, wo es halt so um Florales und Kräuter ging, wo eben auch dann ein Filler dabei war, über den wir dann noch sprechen werden. Und gab es noch so eine, also es gab mehrere solche Zonen, genau. Zonen, ja. Also daher fand ich das auch super, was sie halt das überhaupt in diesem Bereich so gestalten konnten. Halt klar, der Platz war da, die Möglichkeit war da, das war auch echt ganz toll. Eine Sache, vielleicht noch eine Kleinigkeit, auch im Palais gab es sozusagen die Bauhausbar, das heißt im oberen Bereich gab es eine, klar, 50er-Jahre-Bar, die halt aus den 50ern noch da ist und die auch schön mit Bauhausmöbeln nochmal geschmückt war. Und da gab es auch in den Abendstunden und auch nach dem Event noch verschiedene Gastschichten, die da noch gemacht wurden, um halt verschiedene Dinge zu probieren. Und wir haben auch dieses Jahr uns ganz bewusst dagegen entschieden. Es gab natürlich nach dem Event, an jedem Abend hättest du nochmal zu 20 Sub-Events gehen können oder zu Barschichten oder zu Veranstaltungen. Wir haben uns aktiv dagegen entschieden, das zu tun, weil einfach der Tag schon mit Eindrücken und Co. Genug gefüllt war. Und ich glaube, das hätten wir einfach dann abends keinen Spaß mehr gehabt. Dann nochmal. Weißt ja, das geht dann erst um 21 Uhr, 22 Uhr los. Und dann kannst du ja nicht gleich wieder eine halbe Stunde später wieder gehen. Und wir wollten ja schon am nächsten Morgen schon wieder relativ früh dort sein. Darum haben wir auch bewusst auf die Einladung, die wir auch da ausgesprochen bekommen haben, auch dankend abgelehnt und verzichtet. Vielleicht machen wir das mal irgendwann mal. Aber ich habe mich da auch nicht wirklich in der Lage gefühlt, da jetzt nach so einem Tag das nochmal. Gibt ja so viele. Ich meine, unser Partner-Podcaster Jörg Meyer hat ja auch eingeladen in Berlin. Und das ist, wenn du dann noch sozusagen nach dem vollen Tag und am nächsten Tag ist er wieder, wenn du dann noch irgendwo hingehst. Auch an dieser Stelle, Jörg, vielen Dank. Aber wir haben dir leider jedes Mal absagen müssen. Also war nicht böse gemeint, aber ich glaube, das hast du auch richtig verstanden, was wir gesagt haben. Sorry, aber wir machen das mal in einem anderen Rahmen mal gemeinsam. Ja. Also, obwohl da teilweise ja wirklich auch tolle, also nee, nicht teilweise, sondern auch ausschließlich tolle Veranstaltungen auch da waren noch nebenbei, wo man hätte besuchen können. Aber ja, wie gesagt, aus den Gründen haben wir das einfach ausfallen lassen. Da ist dann ja auch irgendwie so eine Sache, das ist auch so eine Sache der Kondition. Mhm. Irgendwann kann man dann das auch nicht mehr. Mhm. Gut fand ich, dass diese Veranstaltung, die dann quasi nach der Messe stattgefunden haben, auch diesmal im Messekalender drin waren, also die, was vorab bekannt waren, und die anderen, klar, die wurden dann entweder nachgetragen oder noch anders propagiert, aber ich fand es schon mal gut, dass man das in den Messekalender eingetragen hatte und auch die Veranstaltungen, die schon zuvor stattgefunden haben. Es gab ja schon zwei Tage, bevor die Messe losging, also an dem Freitag, also Samstag und Sonntag oder auch teilweise schon an dem Freitag, gab es ja in Berlin ja auch schon verschiedene Veranstaltungen, die quasi ja Warm-up-Veranstaltungen zum Hauptevent waren. Das war auch ganz gut. Ja, naja. Nee, das ist wirklich, also das sind wirklich alles auch sehr schöne Aspekte, klar. Ja, ich glaube, wir haben euch hoffentlich mit dieser Teaser-Folge Lust gemacht auf mehr und auf die speziellen Themen von diesem tollen Event. Und es wird da ein bisschen noch was geben von uns. Wir werden jetzt nächste Woche ganz klar dann natürlich den Schwerpunkt auf diese Veranstaltung haben und auch die Podcasts dazu produzieren und online stellen. Und dann schauen wir weiter. Ja. Also freuen wir uns ganz doll auf euer Feedback, auf eure Kommentare, und wir freuen euch dann wieder demnächst wieder Content zu liefern. Genau. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Bis dann. Bis bald. Tschüss.